Erster böse Menschen laufen weg, auch wenn niemand sie jagt. Gute Menschen sind mutig wie ein Löwe. Zweiter, wenn ein Land viele Sünden hat, wechseln die Anführer oft. Ein kluger Anführer bleibt lange an der Macht. Dritter, ein armer Mann, der andere Arme quält, ist schlecht. Er ist wie starker Regen, der die Ernte zerstört. Vierter, wer die Regeln Gottes verlässt, lobt böse Menschen. Wer Gott sucht, kämpft gegen das Böse. Fünfter, böse Menschen verstehen Gerechtigkeit nicht. Aber Menschen, die Gott suchen, verstehen alles Wichtige. Sechster, es ist besser, arm und ehrlich zu sein. Es ist schlecht, reich und unehrlich zu sein. Siebter, ein kluger Sohn hält sich an die Regeln. Wer mit schlechten Leuten feiert, macht seinen Vater traurig. Achter, wer durch zu hohe Zinsen reich wird, verliert sein Geld. Ein guter Mensch bekommt das Geld später für die Armen. Neunter, wer nicht auf Gottes Regeln hört, dessen Gebet mag Gott nicht. Zehnter, wer gute Menschen auf einen bösen Weg führt, fällt selbst hinein. Ehrliche Menschen bekommen gute Dinge. Elfter, ein reicher Mann denkt, er ist sehr klug. Aber ein kluger Armer erkennt die Wahrheit über ihn. Zwölfter, wenn gute Menschen gewinnen, freuen sich alle. Wenn böse Menschen regieren, verstecken sich die Leute. Dreizehnter, wer seine Fehler versteckt, hat keinen Erfolg. Wer seine Fehler zugibt, bekommt Mitleid. Vierzehnter, glücklich ist der Mensch, der immer vorsichtig ist. Wer stur ist, wird Unglück erleben. Fünfzehnter, ein böser Herrscher über ein armes Volk ist gefährlich. Er ist wie ein brüllender Löwe. Sechzehnter, ein dummer Herrscher klaut viel Geld von seinem Volk. Wer ehrliches Geld liebt, lebt lange. Siebzehnter, ein Mörder wird immer auf der Flucht sein. Niemand soll ihm helfen. Achtzehnter, wer ehrlich lebt, wird gerettet. Wer krumme Wege geht, wird plötzlich fallen. Neunzehnter, wer sein Feld fleißig bearbeitet, hat genug Brot. Wer unnützen Dingen folgt, wird arm. Zwanzigster, ein treuer Mann bekommt viel Segen. Wer zu schnell reich werden will, wird bestraft. 21. Es ist schlecht, manche Menschen besser zu behandeln als andere. Manche tun das schon für Brot. 22. Ein gieriger Mann will schnell reich werden. Er weiß nicht, dass er bald arm sein wird. 23. Wer jemanden ehrlich kritisiert, bekommt später Dank. Das ist besser als falsche Komplimente. 24. Wer seine Eltern bestiehlt und das gut findet, ist ein Verbrecher. 25. Ein gieriger Mensch macht oft Streit. Wer Gott vertraut, wird alles haben, was er braucht. 26. Wer nur auf sich selbst hört, ist dumm. Wer klug handelt, wird sicher sein. 27. Wer den Armen gibt, wird selbst keinen Mangel haben. Wer sie ignoriert, bekommt Probleme. 28. Wenn böse Menschen mächtig werden, verstecken sich die Leute. Wenn sie sterben, gibt es mehr gute Menschen.